Gnade sei mit euch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So beginnt Psalm 23 und den möchte ich mir mit euch heute näher anschauen in dieser Bibelarbeit. Denn dieses Video, dieser Beitrag ist keine Predigt im klassischen Sinne, wo ich irgendwie gucke, hey, was sind wichtige Punkte an einem Bibeltext, die in unseren Alltag reinsprechen, sondern eine Bibelarbeit, wo es mir darum geht, Vers für Vers mir einen Bibeltext anzuschauen, mir jedes Wort irgendwie nochmal anzuschauen und das durchzuarbeiten. Ich mag das ja total, so ein bisschen Extended-Format, wenn ihr es auch mögt. Ich hoffe, dann seid ihr hier richtig. Ich mache hier gerade so eine kleine Reihe übers Beten und dann dachte ich mir, okay, welchen Psalm kann man vielleicht mal etwas intensiver anschauen und bin auf Psalm 23 dann doch gekommen, weil es zumindest mir so geht, dass das ja ein unglaublich mir vertrauter Psalm ist. Also ich musste den im Konfirmandenunterricht auswendig lernen und kann ihn seitdem auswendig. Und das geht, glaube ich, vielen so, dass wenn es einen Psalm gibt, den man auswendig kann, dann ist es Psalm 23. Das ist ja sogar so, dass, keine Ahnung, wenn irgendwie so eine idealtypische Beerdigungsszene im Fernsehen gezeigt wird, dann steht da oft so ein Priester draußen am Grab und liest, wenn dann, dann liest er Psalm 23. Und gerade mir geht es so, wenn Worte mir so vertraut sind, dann tut es mir gut, da gerade noch mal gründlich drauf zu gucken, weil ich manchmal das Offensichtliche nicht mehr sehe, weil ich so in der Spur bin, weil es mir so vertraut ist. Und deswegen dachte ich mir, wenn es euch auch so geht, ist es mal spannend, hey, dieser Psalm 23, wo ich immer sagte, ja, kenne ich schon, da noch mal genauer drauf zu gucken. Und noch ein Hinweis vorweg. Seit einiger Zeit veröffentliche ich meine Beiträge hier auch als Podcast, also als reine Audiodatei. Ich verlinke euch das mal unten, wenn euch das auch interessiert, weil es mir zumindest so geht, ich gucke mir solche Beiträge hier oder auch die Predigten überhaupt, sowas würde ich mir nie angucken auf YouTube, sowas höre ich gerne nebenbei, also beim Wäsche zusammenlegen oder sonst wo. Und vielleicht geht euch das ähnlich und ihr sagt, nee, also mich hinsetzen und eine Predigt aktiv hören zu Hause, ich mache das eher nicht so. Ich höre das lieber nebenbei. Ja, wenn das was für euch ist, wie gesagt, ihr findet den Link unten. Und nun gehen wir rein in Psalm 23 und zwar gleich in den ersten Vers. Und der erste Vers beginnt mit einer Formulierung, die wir, oder ich zumindest, nicht im Konfirmandenunterricht gelernt habe, nämlich mit der Formulierung ein Psalm Davids. Also Psalm 23 ist ein Psalm Davids. Es gibt im Grunde zwei Sichtweisen auf diese Formulierung. Einmal die klassische Sichtweise, dass man sagt, der Autor dieses Psalms ist David. David hat Psalm 23 geschrieben, hat diesen Psalm gedichtet. Und dann gibt es noch eine andere Sichtweise, die eher sagt, David ist vielleicht nicht der Autor dieses Psalms, aber dieser Psalm möchte gerne im Leben von David verortet sein. Also dieses ein Psalm Davids eher übersetzen als, denk doch an David bei diesem Psalm. Genau, weil man vielleicht sagt, Moment, manche Elemente dieses Psalms oder auch viele andere Psalmen im Psalter, die ja David zugeschrieben werden, passen nicht so richtig zu David. Also ein Beispiel, am Ende des Psalm 23 heißt es ja, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da kann man überlegen, Hause des Herrn, das ist ja vielleicht der Tempel in Jerusalem, da auf dem Berg Zion. Und dann überlegt man, der stand ja noch gar nicht zur Zeit Davids. Also das kann David ja vielleicht gar nicht gedichtet haben. Vielleicht hat das jemand nach David gedichtet und quasi im Leben von David verortet. Also diese beiden Sichtweisen, eher klassisch, der Psalm 23 ist von David oder er wird quasi im Leben von David verortet. Ich sag mal, wie ich das für mich einschätze, ich neige eher der klassischen Sichtweise zuzusagen, nee, David ist der Autor dieses Psalmes. Und das hat was damit zu tun, was Jesus einmal gesagt hat. Weil ich finde immer, wie Jesus mit Dingen umgeht, das ist für mich doch irgendwie maßgebend. Und Jesus selbst kommt einmal auf ein David-Psalm zu sprechen, nicht auf Psalm 23, aber auf Psalm 110. Und auch Psalm 110 beginnt mit dieser Formulierung, ein Psalm Davids. Und da in diesem Psalm 110 gibt es diese berühmte Formulierung, ich lese sie einmal vor. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und dann ist ja die Frage, wer spricht dir zu wem? Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und da geht es dann irgendwie um den Davidssohn also quasi eigentlich um Jesus. Und diese Formulierung leitet Jesus in Markus 12, Vers 35 so ein: David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also Jesus scheint sehr deutlich davon auszugehen, dass David Psalm 110 gesprochen hat. Und ich finde immer, wenn Jesus, der doch irgendwie weiser ist als ich würde sagen allwissend ist, ne, Petrus sagt zu ihm, du weißt alles, Herr, in Johannes 21, und Jesus widerspricht ihm nicht. Wenn Jesus davon ausgeht, dass das David geschrieben hat, dann würde ich da mitgehen. Genau, aber wie dem auch sei, so viel mal dazu zur Vorbemerkung. Wobei natürlich der Psalm auch nicht sagt jetzt, in welcher Situation im Leben von David genau jetzt dieser Psalm spielt. Also wenn ihr so in die Samuel-Bücher guckt, David hat ja ein sehr langes, erfülltes Leben, im Guten wie im Schlechten. Wo genau das jetzt zu verorten ist, sagt der Psalm auch nicht. Aber ich finde, also was mir zumindest hilft, woran ich denken würde, ist, wie David von Saul verfolgt wird. So, das ist so das, mal so die Brille, die ich aufsetze jetzt für alles Weitere, was in diesem Psalm kommt. Aber man kann, wie gesagt, auch andere Brillen aufsetzen und da viel sehen. Fangen wir an mit der berühmten ersten Formulierung, wo wir schon ganz viel gleich zu sagen werden. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ich würde mir mal gern das erste Wort oder die angucken. Der Herr. Weil im Hebräischen da nicht einfach nur Herr steht, sondern der Gottesname, also die vier Buchstaben J-H-W-H. Das, was man Jahwe ausspricht. Also man muss wissen, es gibt im Alten Testament, es gibt mehrere Namen für Gott. Ich sage mal, die berühmtesten sind, dass man einfach Gott Gott nennt. El, das ist eine allgemeine Bezeichnung für Gott. Kann irgendwie auch jeder Gott sein, sage ich mal so ein bisschen platt. Und dann gibt es den besonderen Gott Israels, der persönliche Gott für Israel. Und das ist Jahwe. Und hier heißt es nicht allgemein, Gott ist mein Hirte, sondern Jahwe ist mein Hirte. Und das Interessante ist, wie man Jahwe, was Jahwe eigentlich bedeutet. Jahwe bedeutet, also das hat auch mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Man kann Jahwe übersetzen mit, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Auch eine andere Übersetzung, die ich in diesem Zusammenhang ganz charmant finde, ist zu sagen, Jahwe heißt, ich bin da oder ich bin für dich da. Also, ich bin für dich da, ist mein Hirte. Das passt ja, weil sozusagen der Kern ja vom Psalm 23 ist, zu sagen, denn du bist bei mir. Ich bin für dich da. Und das Interessante ist jetzt, also im alten Israel war der Gottesname ja heilig. Denkt mal an das zweite Gebot. Ne? Ihr sollt den Namen des Herrn eures Gottes nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und weil der Name für Israel so heilig war, hat man ihn oft nicht ausgesprochen, um ihn nicht zu missbrauchen. Das heißt, man hat oft da, wo im Alten Testament, wo in der Bibel steht, Jahwe, hat man gelesen, der Herr. Das hat sich sozusagen eingebürgert. Und das ging so weit, dass dann auch, wenn man ins Neue Testament schaut, im Neuen Testament steht nirgendwo mehr Jahwe, sondern ganz oft ist von dem Herrn die Rede. Und das ist quasi ein Synonym für Gott. Gott ist der Herr. Und dann ist es ja im Neuen Testament so spannend, wer ist eigentlich Jesus? Und die ersten Christen haben halt in Jesus Gott erkannt. Und sie haben das in ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis auf den Punkt gebracht, schon im Neuen Testament, zu sagen, Jesus ist Herr. Also der Gott des Alten Testaments, der Jahwe, der Herr, das ist Jesus. Jesus ist Herr. Das heißt, mit diesem Bogen kann ich sagen, Jesus ist mein Hirte. Und ich finde, das ist auch eine gute Brille für Psalm 23, weil mir immer mehr deutlich wird, wer ist denn eigentlich dieser Hirte? Wer ist denn der gute Hirte? Um jetzt mal mit dem Neuen Testament zu sprechen. Das ist ja Jesus. Lass uns mal auf dieses Wort gucken. Hirte, auch in dem Wort steckt so viel drin. Ich meine, das ist ja schon erstmal ein spannendes Bild an sich, ne? Das Bild vom Hirten und den Schafen, weil das Bild ja erstmal ausdrückt, wir brauchen Gott. Schafe brauchen ihren Hirten. Ohne ihren Hirten wird das nichts. Und so sind wir als Menschen, wir auch als Christen, wir brauchen unseren Gott. Ohne unseren Gott wird das nichts mit uns, da verlaufen wir uns. Wir brauchen einen Hirten. Und doch ist das Bild des Hirten im Alten Testament noch viel größer und weiter. weil Hirte nicht nur eine Berufsbezeichnung ist, sondern als Bild auch immer für, ich sag's mal etwas breiter, für Verantwortungsträger steht. Also für Menschen, die in irgendeiner Form Verantwortung tragen. Könige zum Beispiel. Könige werden im Alten Testament häufiger Hirten genannt. Einer der Texte, der da ganz sprechend ist, wir werden jetzt nicht alle Hirtentexte durchgucken, sonst kommen wir nirgendwo mehr hin, Hesekiel 34. Das lohnt sich wirklich mal zu gucken, weil Hesekiel ist ja, also die Propheten sind ja oft scharfe Kritiker auch der Zustände, der Verhältnisse ihrer Zeit, auch der gerade der, ich sag mal, der Eliten, gerade der Leute, die Verantwortung tragen im Land. Und Hesekiel kritisiert, oder Gott durch Hesekiel kritisiert die Verantwortungsträger in Hesekiel 34 im Bild des Hirten. Er sagt, ihr seid die Hirten des Volkes, aber, ich sag's mit meinen Worten, ihr benehmt euch nicht wie Hirten. Denn Hirten haben ja eigentlich die Aufgabe, sich um Schafe zu kümmern. Aber das macht ihr nicht. Sondern was ihr macht ist, ihr fresst die Schafe. Das heißt nicht, ihr tut was Gutes für die Schafe, sondern im Gegenteil, ihr benutzt die Schafe für euch selbst. Also das ist, finde ich, ein sehr passendes Bild für das, was eigentlich Machtmissbrauch ist. Wir sollen eigentlich, wenn wir Macht haben, sie dafür nutzen, anderen Menschen zu dienen und das Leben anderer Menschen besser zu machen. Und Machtmissbrauch hat viele Ebenen, ne? Aber eins ist zu sagen, ich benutze andere Menschen für mich. Ich kümmere mich nicht um die Schafe, ich fresse die Schafe. Und dann gibt es in Hesekiel 34 eine total spannende Wendung, dass Gott am Ende sagt, so, wie lösen wir das Ganze jetzt? Er sagt, ich selber werde euer Hirte sein. Also, ich werde euer Hirte sein, der Herr ist mein Hirte. Und dann sagt Gott bei Hesekiel noch, ja, mein Fürst David, der wird der wahre Hirte sein. Also, der neue David, der eines Tages kommen wird der wahre Hirte sein. Also, Gott selbst und eine Figur, die irgendwie von Gott unterschieden ist. Und an wen erinnert uns das? Jemand, der Gott selbst ist und gleichzeitig von Gott Vater unterschieden ist, an Jesus Christus, der wahre gute Hirte ist, der es ja genau andersrum macht. Ne? Also denkt mal an die große Hirtenrede von Jesus in Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist genau das Gegenteil von Hesekiel 34, wo die bösen Anführer, sag ich mal, die Schafe fressen. Jesus sagt, ich mach's umgekehrt. Ich opfere nicht das Leben der Schafe für mich, sondern ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist Jesus, der gute Hirte. Ne? Der Herr ist mein Hirte. All das läuft mit. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Psalm 23 spielt irgendwie auch im Leben von David, dann passt das ja auch irgendwie total gut in die Situation, wo David von Saul verfolgt wird. Also David hat auch einen Hirten, hat auch einen König, nämlich Saul. Und Saul missbraucht sein Amt auch. Saul, ich sag mal, kümmert sich nicht um David, sondern andersrum, er verfolgt David. Er ist auch ein Hirte, der sein Schaf fressen will. David flieht und sagt sich, Moment, wer ist eigentlich mein wahrer Hirte? Es ist nicht Saul, sondern es ist der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Nicht Saul ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Es gibt viele andere prominente Hirten im AT. Nur ganz kurz, David selbst ist Hirte. Ne? 1. Samuel 16 wird er uns gleich vorgestellt als Hirte. Mose wird als Hirte dargestellt im Alten Testament, 2. Mose Kapitel 3. Das ist die Geschichte, wo Mose am brennenden Dornbusch Gott begegnet. Da kommt er als Hirte. Und an diesem Dornbusch stellt Gott sich mit seinem Namen vor. Also ich bin der, also als Jahwe. Also auch ganz interessant, ne? Also dieses der Herr ist mein Hirte ist irgendwie auch schon drin in dieser Geschichte, wo Mose, ich sag mal, berufen wird, das Volk aus Ägypten zu führen. Josua wird als als Hirte beschrieben, Amos, wir gehen jetzt nicht überall rein. Und dann natürlich ganz besonders Jesus. Und es gibt so viele tolle Jesus-Geschichten, wo dieses Bild vom Hirten eine Rolle spielt. Also wir hatten schon den guten Hirten eben, besonders auch natürlich das Bild vom Hirten, der die 99 Schafe stehen lässt, um das eine zu suchen in Lukas 15 und auch Matthäus 18. Oder auch, was ich super finde, es gibt, vielleicht kennt ihr das, die Geschichte vom oder diese Predigt von Jesus, vom Schätze sammeln und sorgen, dass wir uns nicht sorgen sollen, weil unser himmlischer Vater uns mit allem versorgt, wie, ich sag mal, ein Hirte seine Schafe versorgt. Und in der Lukas-Variante davon, in Lukas 12, da sagt Jesus zu uns, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wunderbar. Oder eine andere Geschichte, wo Jesus uns anguckt, Markus 6, 34, da heißt es, Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn. Also es bricht Jesus das Herz, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Er fing an, ihnen gute Dinge zuzusprechen und ihnen das Evangelium zu sagen, weil Jesus auf die Menschen blickt und in ihnen Schafe sieht, die keinen Hirten haben. Und er nimmt sich ihrer an, weil er der wahre gute Hirte ist. Also Jesus ist der hinter dem guten Hirten vom Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, ich kann an Jesus denken. Und ihr seht, wow, was für eine Bildwelt der Bibel allein schon in diesem ersten Satz vom Psalm 23 steckt. Und wir sind damit noch nicht mal fertig. Weil mir ist noch aufgefallen, es heißt ja nicht, der Herr ist ein Hirte. Der Herr ist Hirte. Es heißt ja, der Herr ist mein Hirte. Da ist noch ein Possessivpronomen drin, mein. Und das würde ich immer ernst nehmen, weil es gehört zur Grammatik des Evangeliums, gehört das Possessivpronomen, mein. Ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Er ist nicht nur Herr, er ist mein Herr. Martin Luther kann sich daran auch sehr freuen, wenn er im kleinen Katechismus das Glaubensbekenntnis auslegt und sagt, Moment, im Glaubensbekenntnis gibt es ja die Stelle, wo es heißt, Jesus Christus ist unser Herr. Das heißt, er ist nicht nur allgemein Herr, er ist unser Herr. Das heißt, wir gehören zu ihm. Und dann sagt er, das bedeutet, dass ich sein Eigen sei und ich zu ihm gehöre. Also weil wir durch die Taufe mit Jesus Christus verbunden sind. Er ist nicht nur allgemein ein Hirte, er ist mein Hirte und ich gehöre zu ihm. Allein das ist schon Evangelium. Und dann ist Psalm oder Vers 1 hier noch nicht fertig. Da heißt es dann noch, mir wird nichts mangeln. Das ist eine Formulierung, da ist total spannend zu gucken, wo kommt die eigentlich in der Bibel noch vor? Wo steht die zum Beispiel im Alten Testament noch? Und dann fällt einem auf, dass es diese Formulierung ganz oft in der Geschichte von der Wüstenwanderung gibt. Also wo Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten auszieht und auf dem Weg in das gelobte Land ist. Ich mache mal ein Beispiel. 5. Mose 2, da blickt Mose selbst auf diese 40-jährige Wüstenwanderung zurück und sagt, 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Und Nehemia kann das auch tun. In Nehemia 9, 21 kann er auch auf diese Zeit zurückblicken und sagt, 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Also das Bild, das wir da vor Augen haben sollten, bei diesem mir wird nichts mangeln, ist das der Wüstenwanderung. Und ich finde das wichtig, weil ich manchmal denke, mir wird nichts mangeln, könnte ich ja auch übersetzen mit, ich bekomme alles, was ich will. Aber das ist ja nicht das, was Psalm 23 sagt und auch nicht das, was meine Lebenserfahrung ist oder wahrscheinlich eure auch nicht, wenn wir mit Gott leben, dass wir immer alles haben, was wir wollen. Aber uns wird nichts mangeln, dass auch wenn wir durch eine Wüstenzeit gehen, wir genug haben. Also, und Israel wurde versorgt von Gott mit Manna und Wachteln in der Wüste und wundersam mit Wasser. Und Israel hat sich darüber ja auch immer mal wieder beschwert. Ne? Es murrte, heißt es dann in der alten Luther-Übersetzung, weil manchmal das, womit Gott uns so versorgt, uns auch nicht reicht. Oder wir denken, wir bräuchten was anderes oder mehr. Aber Gott versorgt uns. Und ich finde, dieses Bild von der Wüstenwanderung passt auch ins Leben von David, weil David das ja auch erlebt, wenn er zum Beispiel vor Saul fliehen muss, dass er seine eigene Wüstenwanderung hat, dass er in die Wildnis fliehen muss vor Saul und da erlebt, dass auch Gott ihn da versorgt, dass ihm an nichts mangelt, dass er das hat, was er braucht zum Leben. Und man kann sagen, unser christliches Leben ist auch eine Wüstenwanderung. Wir sind ausgezogen aus unserem Ägypten. Unser Ägypten ist die Knechtschaft gewesen, wo wir gefangen waren, also von Sünde, vom Tod. Und davon hat Jesus uns befreit. Aber wir sind noch nicht im gelobten Land. Wir sind noch nicht im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Wir sind sozusagen noch in der Wüstenwanderung dazwischen. Und in dieser Zeit können wir immer wieder sagen, der Herr ist mein Hirte. Also der Hirte führt uns durch diese Wüste. Und mir wird nichts mangeln. Ich habe all das, was ich zum Leben brauche. Vielleicht nicht im reichen Überfluss, aber mir wird nichts mangeln. Jetzt endlich, Vers 2. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Bevor wir in dieses Bild reingehen von der grünen Aue, eine Sache, die total genial ist am Psalm 23. In den allermeisten Versen, überlegt mal, jetzt wieder so eine Grammatikfrage, wer ist das Subjekt der Verben? Also wer handelt hier? Und in den allermeisten Fällen handelt Gott. Er weidet mich. Gott handelt. Wir Theologen nennen das monergistisch. Also Gott ist sozusagen der Handelnde hier. Und das ist eine ganz wichtige Sache, ihr Lieben, am christlichen Glauben, dass wir sagen, das Entscheidende tut Gott. Gott ist der Handelnde. Nicht wir müssen uns unser Heil erarbeiten. Nicht wir müssen das Entscheidende tun. Das Entscheidende hat Gott schon in Jesus Christus getan. Das Entscheidende tut Gott immer wieder. Und das sehen wir wunderbar auch am Psalm 23, was Gott nicht alles tut. Ne? Er salbet mein Haupt mit Öl, er führet mich auf rechter Straße, er ist bei mir und so weiter und so fort. Gott ist der Handelnde. Und jetzt kommt das Bild der grünen Aue, wo wir geweidet werden. Wenn man weidet auf eine Aue, dann schlingt man das Essen nicht mal eben schnell runter, sondern man hat Zeit, man genießt das, was man hat, auch wenn es vielleicht nicht unendlich viel ist. Aber wir genießen das, womit Gott uns versorgt. Und dann, finde ich, ist das Bild von der grünen Aue, hat ja was Idyllisches, ne? Er verheiratet mich auf einer grünen Aue. Dann kommt ja sehr bald ein anderes Bild im Psalm 23, nämlich das Bild, sage ich mal, einer Reise, auch einer sehr düsteren Reise, ne? Also er führt mich auf rechter Straße und ich wandere im finsteren Tal. Das ist eine ziemlich herausfordernde Reise. Aber bevor diese Reise beginnt, kommt das idyllische Bild von der grünen Aue. Und ich glaube, dass das immer wieder im christlichen Leben so ist, dass es Zeiten gibt, die sind grüne Aue und Zeiten gibt, die sind finsteres Tal oder Wanderung. Und Gott führt uns durch beides, weil er auch weiß, wir brauchen beides. Weil er auch weiß, ich habe nur dann die Kraft, auch durch ein finsteres Tal zu gehen, die rechte Straße zu gehen, wenn ich gerastet habe, wenn ich eine Zeit lang auf einer grünen Aue gelegen habe. Martin Luther sagt, was ist denn die grüne Aue? Das ist das Evangelium. So weidet Gott uns. Mit seiner guten Botschaft, weil das meiner Seele gut tut, das erquickt meine Seele mit Psalm 23. Und das habt ihr vielleicht als Christen auch schon mal erlebt, dass wie gut eigentlich die gute Nachricht von Jesus unserer Seele tut. Und vielleicht ist das auch ein schönes Bild für das, was in einem Sonntagsgottesdienst eigentlich passiert oder passieren kann. Dass wir zusammenkommen und in dieser einen Stunde oder wie lange auch immer es dauert, merken, Gott weidet uns da auf grüne Aue. Das tut unserer Seele gut. Und dann haben wir vielleicht auch wieder eine herausfordernde Woche vor uns, wo wir durch manches finstere Tal wandern, hoffentlich auf rechter Straße. Und wir haben die Kraft dafür, weil wir am Sonntag geweidet werden auf grüne Aue, wo Gott das tut, durch sein Wort. Genau. Und führet mich zu frischem Wasser. Vielleicht eine interessante kleine Bemerkung. Hinter dem Wort für frisches Wasser, das ist schon alles richtig übersetzt so, aber es steckt auch das hebräische Verb schuf. Also man könnte ganz etwas freier übersetzen vielleicht auch, er führt mich zum Wasser der Umkehr. Und ich bin ja evangelisch-lutherischer Pastor, bei Wasser denke ich immer an Taufe. Was, finde ich, auch einen Sinn hat in diesem Psalm, weil später nochmal sozusagen der Tisch kommt, also der Abendmahlstisch, Taufe, Abendmahl, die beiden großen Sakramente Gottes hier drin sind. Und genau, Gott, das Wasser der Taufe erfrischt mich, ist auch das Wasser, das mich umkehrt, wo Gott etwas an mir tut. Vers 3, er erquickt meine Seele. Und auch hier finde ich das nochmal spannend zu gucken. Gibt es die Formulierung woanders in der Bibel? Ja, es gibt sie. Im Psalm 19, Vers 8, taucht eine ganz ähnliche Formulierung auf. Da heißt es nämlich, das Gesetz des Herrn oder das Wort des Herrn, sage ich mal, die Tora des Herrn, ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das ist das, was Gottes Wort, Gottes Reden an mir tut. Das heißt, wie erquickt Gott meine Seele? Was tut meiner Seele, meinem Leben gut? Vor allem, dass Gott durch sein Wort zu mir redet. Ne? Jesus sagt das ja selbst gegenüber dem Teufel, als er versucht wird in der Wüste, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, dass Gott zu uns spricht. Also so erquickt Gott unsere Seele, wenn er uns auch weidet auf grüne Aue zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, aber auch so, wenn wir sein Wort lesen, das erquickt unsere Seele. Und dann heißt es, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und jetzt sind wir nicht mehr auf der grünen Aue, jetzt sind wir aufgebrochen auf die Wanderung. Jetzt sind die Schafe unterwegs, der Hirte voran, die Schafe hinterher und sie werden von ihm geführt wieder. Der Hirte ist das Subjekt, er führt mich auf rechter Straße. Das ist allein schon eine gute Nachricht. Ne? Wenn ich selber meinen Lebensweg in allem aussuchen würde, wenn ich alles bestimmen würde, ich würde mich verlaufen, ich würde Wege und Pfade einschlagen, die sonst wohin führen. Nein, Gott führt mich und er führt mich auf der Straße, auf der er mich führen will. Und es ist eine rechte Straße. Das ist schon eine gute Nachricht, oder? Dass Gott den Weg vorangeht. Diese rechte Straße, das kann man in zwei Hinsichten deuten. Also wörtlich heißt das, er führt mich auf einem Pfad der Gerechtigkeit oder auf einem Weg, auf einer Straße der Gerechtigkeit. Und man kann fragen, was ist ja eigentlich das Rechte oder das Gerechte? Etwas platt formuliert, ist es das Ziel oder der Weg? Also ist der Weg recht? Also führt Gott mich auf Wegen, die gerecht sind? Oder führt er mich auf einem Weg, der am Ende bei Gerechtigkeit ankommt? Und ich glaube, beides stimmt. Also Gott führt uns einen Weg, der am Ende bei Gerechtigkeit ankommt, weil er selbst die Gerechtigkeit ist und in seine Arme laufen wir am Ende, weil er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und aber auch der Weg, die Straße, die Gott uns leitet, ist der richtige Weg. Auch wenn es das nicht immer so vorkommt, aber wir haben seine Zusage, er führt mich auf rechter Straße. Und dann heißt es, um seines Namens willen. Und auch das kann man wieder in zwei Richtungen auslegen, die, glaube ich, beide stimmen und was erhellen. Man kann um seines Namens willen als Gegenüber sehen zu um unseres Namens willen. Also das heißt nicht, er führet mich auf rechter Straße um unseres Namens willen oder um meines Namens willen. Also es ist nicht so, dass Gott auf mich guckt, auf das, was ich alles kann, auf meinen Namen, was mein Name Tolles hervorgebracht hat bisher, was mit meinem Namen Tolles verbunden wird und sagt, wow, so ein tolles Schaf, das will ich jetzt führen und leiten. Nein, es ist nicht, bin nicht ich und das, was ich mitbringe, sondern es liegt in ihm begründet, in Gott begründet. Das ist die gute Nachricht. Gott ist unser guter Hirte, weil er Gott ist, nicht weil ich bin. Nicht, weil ich irgendwas vorzubringen hätte. Wenn das so wäre, oh, ich könnte ja ganz viel zweifeln, ob ich überhaupt ein Schaf bin, dass es wert ist, dass der Hirte es annimmt. Nein, weil er der gute Hirte ist, führt er mich. Und man kann es noch anders interpretieren, dass Gott uns auf rechter Straße führt, damit sein Name geehrt wird, damit sein Name groß wird. Also es ist quasi eine Frage, wo es um Gottes gutes Ansehen geht. Deswegen führt er mich. Und er wird mich auch auf rechter Straße führen, weil, hey, es geht um seinen Namen. Und das ist eine Frage der Ehre für Gott, sag ich mal. Etwas flapsig. Dass Gott mich am Ende auch zum richtigen Ziel bringt, zur Gerechtigkeit bringt. Wir kommen zu Vers 4. Wir sind unterwegs, die Schafe laufen dem Hirten hinterher auf rechter Straße. Und jetzt wird es doch finster. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das finstere Tal ist eine gute Übersetzung von Luther. Man kann es aber auch übersetzen als, sag mal, als Tal des Todes, Schatten. Also das Wort für Tod schwingt hier immer auch mit. Und das ist einer der Gründe, warum auch Psalm 23 oft ein Psalm ist, der mit dem Sterben verbunden wird. Also gerade im englischsprachigen Raum, wo in der bekannten Übersetzung da kommt das Wort, ist sozusagen der Tod auch präsent. Und einer der Gründe, warum Psalm 23 dann häufig als Beerdigungspsalm gebetet wird. Also zu sagen, hey, auch wenn ich durch den Tod gehe, fürchte ich mich nicht, weil Gott ja bei mir ist. Also dass Gott mich sogar durch den Tod wieder zum Leben führt. Dass dieser Hirte uns durch eine Reise führt, die so selber durch den Tod hindurchgeht und dann wieder zum Leben führt. Und das ist ja eine wunderbare Zusage. Und trotzdem würde ich sagen, es geht hier auch um mehr als den Tod. Es geht sozusagen nicht nur darum, dass dieser Hirte uns am Ende unseres Lebens in die Ewigkeit führt, sondern dass er auch uns in diesem Leben, wenn wir immer mal wieder ein finsteres Tal erleben, dass ich merke, der gute Hirte ist bei mir. Und dann wie gesagt, das ist eine Übung, die ich ja gut finde, zu gucken, wo kommt diese Formulierung noch vor im Alten Testament, und sie kommt häufiger vor, dieses, sag ich mal, Tal des Todesschatten, das finstere Tal. Ein Buch, wo es sehr oft vorkommt, ist das Buch Hiob. Und Hiob erlebt ja ganz Schreckliches, also Hiob ist ja sozusagen das Buch, große Buch der Klage auch im Alten Testament, auch wo Hiob die Frage nach dem Leid für sich verarbeitet, und Hiob benutzt diese Formulierung auch oft in seiner Verzweiflung, auch wenn er Gott sagt, ach Gott, ich mag eigentlich nicht mehr leben, ich lass mich doch im finsteren Tal, sag ich mal. Und eine dieser Stellen ist Hiob 10, wo er das vorkommt. Ich lese euch das einmal vor, das sind die Verse 20 bis 22. Da sagt Hiob: Ist denn mein Leben nicht kurz? So höre auf und lass ab von mir, dass ich ein wenig erquickt werde, ehe denn ich hingehe und komme nicht zurück ins Land der Finsternis und des Dunkels, ins Land, wo es stockfinster ist und dunkel ohne alle Ordnung. Und wenn es hell wird, so ist es immer noch Finsternis. Total ernüchterte, verzweifelte Worte von Hiob, die nochmal unterstreichen, auch was hinter diesem Bild vom finsteren Tal steckt. Und ich glaube, viele von uns haben da genug Anschauungsmaterial aus dem eigenen Leben oder aus dem Leben von anderen, wie so ein finsteres Tal konkret aussehen kann. Und gleichzeitig verbindet sich auch immer wieder Hoffnung mit diesem Bild vom finsteren Tal. Also es gibt dieses Wort aus Jesaja 9, Vers 1, was ganz oft auch an Weihnachten oder in den Tagen vor Weihnachten in der Adventszeit gelesen wird. Da heißt es: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Also auch im finsteren Tal, da gibt es diese Lichtquelle. Das ist jetzt nicht das Bild des Hirten, sondern das Bild des Lichtes. Und das wird dann aufgenommen im Neuen Testament und mit Jesus verbunden. Also Matthäus tut das, in Matthäus 4 wird das Wort aufgenommen. Oder ich denke auch an dieses wunderbare Gebet, diesen wunderbaren Gesang von Zacharias in Lukas 1, der ja stumm ist und als er wieder reden kann, in einen Lobgesang ausbricht und in diesem Lobgesang auch auf das Jesuskind zu sprechen kommt, das noch bei Maria im Bauch ist. Und sagt, in diesem Jesuskind kommt das Licht auf die Welt. Und dann sagt er in Vers 79, Lukas 1, 79, auf das es erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Also dieses Jesuskind kommt in das Leben von denen, die durch das finstere Tal gehen, mit Psalm 23 gesprochen. Und das ist genau das, was ja die Hoffnung in Psalm 23 ist. Ja, ich gehe durchs finstere Tal und doch fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist ja das, woran wir Christen uns festklammern, dass Gott bei uns ist, weil er in Jesus einer von uns geworden ist, zu uns gekommen ist. Er ist bei uns, an Weihnachten ist er einer von uns geworden, sodass wir wirklich Psalm 23 sagen können, ja, ich fürchte kein Unglück auch im finsteren Tal, denn du bist bei mir. Du bist mein Bruder geworden, Jesus. Und ich finde, auch das ist jetzt auch schon wieder was Grammatikalisches, was irgendwie so ermutigend ist, dass dieser Vers losgeht mit und ob ich schon wanderte. Allein schon dieses und ob relativiert in gewisser Hinsicht schon das finstere Tal, also relativiert im guten Sinne, nicht beschönigt, aber setzt ein Fragezeichen dahinter, ob das finstere Tal das letzte Wort haben wird. Und das wird es nicht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Das ist die Begründung dafür, warum ich mich nicht fürchte oder kein Unglück fürchte, auch im finsteren Tal. Weil ich weiß, der gute Hirte ist an meiner Seite. Der gute Hirte geht voran. Jesus ist mein guter Hirte. Und das ist, finde ich, ein entscheidender Unterschied dazu, wie vielleicht andere mit finsteren Tälern umgehen. Also wenn ich ja so mal in die Dichtung schaue, oder in die Literatur schaue, dann verarbeiten Menschen ja auf ganz verschiedene Arten und Weise ihre finsteren Täler. Jeder Mensch, ob religiös ist oder nicht, kennt ja finstere Täler. Und ich musste da in der Vorbereitung an das Lied denken, vielleicht kennt ihr es auch, die Gedanken sind frei. Und da gibt es ja auch im Grunde eine Strophe, die von einem finsteren Tal, sag ich mal, spricht. Ich lese dir einmal vor. Vielleicht habt ihr gleich die Melodie dazu im Kopf. Da heißt es, und sperrt man mich ein im finsteren Kerker? Das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Also, ich sag's mal etwas mit meinen Worten. Ja, es gibt das finstere Tal, ja, es gibt Dinge, die mir passieren können, die ganz schrecklich sind, aber, und das Aber besteht jetzt darin, ich habe eine innere Stärke. Meine Gedanken sind frei, meine Gedanken kann mir niemand nehmen. Es gibt was in mir, das kann mir niemand nehmen. Ich bin stark, auch wenn alles um mich herum finster ist. Das ist nicht die Antwort von Psalm 23 auf die Finsternis, auf das finstere Tal, sondern die Antwort ist, denn du bist bei mir. Das ist was ganz anderes. Es ist nicht, ich bin stark, sondern ich habe einen starken, guten Hirten an meiner Seite, der durch das finstere Tal mir vorangeht. Und ich finde, das ist auch eine bessere und eine tröstlichere Perspektive, weil ich ja nicht immer erlebe im finsteren Tal, dass in mir dann die große Stärke ist und sagt, boah, ich zerreiß quasi innerlich die Mauern durch meine Gedanken. Nee, manchmal sind ja auch die Gedanken finster. Dann ist die Hoffnung, du bist bei mir. Die Hoffnung ist, monergistisch, ich sage es wieder, dass Gott das Entscheidende tut, dass er bei mir ist. Und das ist das Zentrum dieses Psalms. Das ist total interessant, wenn man diesen Psalm sich in Hebräischem anschaut und die Worte zählt, die dieser Psalm im Hebräischen hat, dann kann man gucken, welches eigentlich das mittlere Wort in diesem Psalm ist. Wenn man quasi alle Wörter, ich glaube, es sind irgendwie 55, 56 Wörter, irgend sowas, und wenn man guckt, was ist jetzt genau die Mitte? Und es gibt drei Worte, die den Mittelpunkt dieses Psalms bilden. Und das sind auf Deutsch die Worte, denn du bist bei mir. Das ist der Mittelpunkt dieses Psalms, zu sagen, egal was ist, Gott ist bei mir. Und auch das ist ja eine interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Auch eine grammatische Sache. Der Psalm wechselt von der dritten Person in der Rede über Gott zur zweiten Person. Es hieß immer, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich. Es wird von Gott in der dritten Person gesprochen. Jetzt wird Gott direkt angesprochen. Das heißt nicht, denn er ist bei mir, es heißt, denn du bist bei mir. Also der Moment in der Finsternis ist der, wo David sagen kann, du Gott, du bist mein Gegenüber, du bist da. Und manchmal ist es, und das ist ja die Erfahrung, die manche Christen machen, das kann man immer nur persönlich von sich sagen, das will ich jetzt keinem überstülpen, aber dass man sagt, gerade in den finsteren Tälern erlebe ich Gott manchmal nochmal ganz anders, nochmal viel näher, nochmal viel mehr als ein persönliches Gegenüber, als abstrakt in den, sag ich mal, Zeiten der grünen Aue. Und auch das ist ja schon spannend zu sagen, hey, du bist bei mir. Diese direkte Anrede setzt ja voraus, dass jemand da ist. Ich kann nur sagen, denn du bist bei mir, wenn derjenige auch da ist. Er ist bei mir, kann ich auch sagen, wenn, also du bist bei mir, setzt ja voraus, dass du das hört. Das heißt, allein schon diese Formulierung setzt einen Gott voraus, der ansprechbar ist, einen Hirten, der da ist, wenn ich im Finstern bin, den ich anreden kann, wenn ich durchs finstere Tal gehe, der meine Angstschreie auch hört und der sagt, ich gehe voran. Denn du bist bei mir. Und das ist ja, ich dachte ich auch nochmal so, am Ende das Versprechen von Jesus, mit dem er uns auf dieser Welt erstmal zurücklässt, bis er eines Tages wiederkommt. Er sagt in Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bam, Mic drop. Ne? Das ist sozusagen Jesus letzte Worte. Ich bin bei euch, du bist bei mir. Das ist das Versprechen von Jesus, dem wahren guten Hirten. Und dann heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Und klar, ein Hirte hat so einen Hirtenstab in der Hand, da haben wahrscheinlich die allermeisten von uns auch ein Bild vor Augen. Und wenn man jetzt auch im Alten Testament schaut, wo kommen diese Worte wieder vor, vom Stecken und Stab, da merkt man, hinter diesem Wort, das Wort hat verschiedene Facetten. Gucken wir uns die mal an. Einmal ist es ein Königszepter, ne, weil ja Hirte auch ein Bild für König, für Verantwortungsträger ist. Ein Beispiel, 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhangen. Also, Gottes Stab tröstet mich, weil es sein Königsstab ist, weil das bedeutet, wer regiert am Ende? Wer ist am Ende mein Hirte, mein König? Gott ist es. Das ist schon eine gute Nachricht, die mich tröstet, weil Gott am Ende die Dinge in der Hand hat und nicht vermeintlich andere Leute. Dann ist Stecken und Stab, das ist auch eine Waffe. In 2. Samuel 23, Vers 21, da kommt ein gewisser Benaja vor. Ist jetzt nicht die berühmteste biblische Person, aber über den heißt es, er aber ging zu ihm hinab mit einem Stecken und riss den Ägypter den Spieß aus der Hand und durchbohrte ihn mit dessen eigenem Spieß. Also sehr martialisch, aber es ist eine Waffe, ne? Also auch, weil ein Hirte auch mit einer Waffe, mit einem Stab wilde Tiere abwehrt. Und auch Jesus hat quasi diesen Stab, diese Waffe, und könnte es vielleicht so zuspitzen und sagen, die Waffe von Jesus ist das Kreuz. Vielleicht eine auf den ersten Blick sehr ohnmächtige Waffe, wo Jesus aber die wahren Feinde von mir besiegt, den Tod besiegt, den Teufel besiegt, die Hölle besiegt, die Macht der Sünde bricht. All das kann uns am Ende nichts mehr anhaben. Deswegen tröstet mich dein Stecken und Stab, Jesus. Ne? Dein Kreuz ist mein Trost, weil du meine Feinde da schon besiegt hast. Und was ich vielleicht auch noch eine interessante Facette finde von dem Bild des Stecken und Stab, ist eine Stütze. Ne? Wenn wir an eine Wanderung denken, der Hirte ist mit seiner Schafe auf der Wanderung, dann stützt man sich beim Wandern ja immer wieder ab. Und das Wort als Stütze für Stab kommt gerade auch oft vor im Alten Testament für Leute, die gerade eine Stütze brauchen, also für Kranke und Alte. Für Kranke, 2. Mose 21, ab Vers 18, wenn Männer miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit der Faust, dass er nicht stirbt, sondern zu Bett liegen muss und wieder aufkommt und ausgehen kann an seinem Stock, an seinem Stab, genau, und so weiter. Also es geht auch das, vielleicht wenn ihr gerade krank seid, dein Stecken und Stab tröst mich, weil ich mich, Gott, bei dir abstützen kann. Du bist meine Stütze, auch wenn ich selber gerade nicht so viel Kraft habe. Oder wenn ich auch alt bin. Sacharja 8, Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand, mit seinem Stecken und Stab, sag ich mal, vor hohem Alter. Also auch wenn ich alt geworden bin, Gott bleibt meine Stütze. All das steckt in dem Bild vom Stecken und Stab. So, wir kommen zu Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt, ihr Lieben, nehmt wahr, die Bildwelt ändert sich. Wir sind jetzt nicht mehr bei dem Hirten, der die Schafe führt, weidet auf grüner Aue, durchs finstere Tal führt, sondern wir sind jetzt nicht mehr beim Bild vom guten Hirten, sondern etwas zugespitzt, wir sind beim Bild vom guten Wirt. Jetzt sind wir bei einem Wirtshaus, jetzt sind wir bei einem reich gedeckten Tisch. Du bereitest vor mir einen Tisch, jetzt ist es nicht der gute Hirte, sondern der gute Wirt. Und das ist vielleicht eine der Grundaussagen der Bibel, zu sagen, auf der anderen Seite des finsteren Tales wartet ein Festmahl. Und das Festmahl ist eines der Bilder der Bibel für die Ewigkeit. Auch wenn in diesem Leben manches ein finsteres Tal ist, auf der anderen Seite wartet das große Festmahl. Und auch in diesem Leben gibt es schon manches Festmahl, mit dem Gott uns zwischendrin versorgt und zurüstet. Ich lese euch noch mal eine Stelle aus dem Alten Testament vor, wo das so greifbar ist, das Bild vom ewigen Festmahl. Also ich benutze das auch gerne bei Beerdigungen und anderen Anlässen zu sagen, hey, das ist das, was auf uns wartet und auf uns Christen wartet, das große Festmahl. Und stellt euch einen reich gedeckten Tisch vor und irgendwo ist eine Namenskarte mit deinem Namen drauf, steht schon auf einem Platz. Es ist ein Platz bereits beim großen Festmahl für dich reserviert, weil wir mit Psalm 23 beten können, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jesaja 25 ist einer der Stellen, die das ganz deutlich machen. Ich lese die einmal vor. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Genau. So viel mal Jesaja 25, das könnte man jetzt im Detail ausleuchten, weil es da auch so viele tolle Parallelen gibt zu dem vorletzten Kapitel der Bibel, wo Johannes in der Offenbarung blickt auf das ewige Mahl Gottes, wo auch da Gott die Tränen abwischen wird. Aber genau, es hilft trotzdem, glaube ich, auch noch mal darauf zu gucken, weil auch bei Jesaja hier deutlich wird, der Tod wird für immer verschlungen sein. Das, ich sage es mal mit Psalm 23, das finstere Tal, das Tal des Todes, Schatten hat nicht das letzte Wort. Der Hirte führt uns da durch und es wartet auf der anderen Seite das große Festmahl. Und hier kommt auch ganz zweimal das Fett vor. Ne? Also es ist ein fettiges Mahl. Also wir sind ja leben ja in Zeiten, wo man manchmal darauf guckt, dass Dinge nicht zu fettig sind. Aber mindestens in den Zeiten der Bibel ist das ein gutes Zeichen, wenn Dinge fettig sind. Und das heißt auch später im Psalm 23 eigentlich wörtlich nicht, du salbest mein Haupt mit Öl, sondern du fettest mein Haupt mit Öl. Ich werde also als Bild vom Überfluss, also das ist eine richtig, richtig große, große Feier. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auch total spannend, dass diese Formulierung in der Bibel auch wieder mit der Wüstenwanderung, mit dieser Wüstenzeit von Israel verbunden wird. Nämlich im Psalm 78, ich lese da mal die Verse 18 und 19, da heißt es, sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihre Seelen und redeten wieder Gott und sprachen, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Und das bezweifeln sie, dass Gott einen Tisch in der Wüste bereiten kann, weil man, wenn man durch die Wüste geht, sich das nicht vorstellen kann. Aber ja, Gott kann das. Gott kann einen Tisch bereiten in der Wüste. Und das können wir mit Psalm 23 auch sagen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auch wenn der gute Hirte uns manchmal durch die Wüste führt, Gott kann auch in der Wüste einen Tisch bereiten. Und es ist etwas, wo ich auch natürlich mit neutestamentlicher Brille an das heilige Abendmahl denken muss. Wir hatten oben schon das frische Wasser, die Taufe. Und hier sozusagen das Abendmahl, weil ich immer wieder erlebe im Abendmahl, dass schon mal wir ein Stück das erleben, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Dieser reich gedeckte Tisch, das große Festmahl. Da ist schon mal sozusagen ein Vorglühen dafür, ist schon mal das Abendmahl, das wir zusammen feiern. Und wo ich merke, ja, ich Woche für Woche, wenn ich in der Kirche an den Tisch des Herrn trete, erlebe ich es, dass Gott mir einen Tisch bereitet und mich damit versorgt als guter Wirt auch und als guter Hirte. Im Angesicht meiner Feinde, das ist auch eine Formulierung, die kann man jetzt auch auf zwei Arten und Weisen interpretieren. Man kann ja sagen, Gott bereitet einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und die Feinde sitzen mit am Tisch. Das setzt dir irgendwie voraus, dass ich jetzt versöhnt bin mit meinen Feinden. Und das ist auch eine Möglichkeit, die Bibel immer wieder sagt. Es gibt Versöhnung. Auch für große Feinde. Und das wird auch in der Ewigkeit so sein, dass bestimmte Risse, die hier nicht heil werden können, Gott heilt, weil es Versöhnung gibt für Feinde, weil im Evangelium von Jesus Christus auch Feinde Frieden finden. Und es gibt gleichzeitig auch noch eine andere Dimension, und man kann es auch anders interpretieren. Gott bereitet vor uns einen Tisch, einen reich gedeckten Tisch, und die Feinde müssen neidisch zusehen im Angesicht meiner Feinde. Und auch das ist ein Bild der Bibel, dass meine Feinde endgültig besiegt sein werden und auch die Feinde Gottes, die nicht umkehren wollen zu Gott, dass die besiegt sein werden. Das ist ein Bild des Sieges auch über die Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und auch das daran erinnert mich das Abendmahl jedes Mal wieder, dass die wahren großen Feinde, Tod, Teufel, Hölle, Sünde, die sind schon besiegt. Die hat Jesus schon besiegt durch seinen Stecken und Stab, durch sein Kreuz. Jedes Abendmahl ist eine Erinnerung daran. Und der Sieg über die Feinde besteht eben nicht darin, dass ich sie besiege, sondern dass mein Hirte sie besiegt hat. Auch das ist ein großer Unterschied. Das ist nicht aus meiner Kraft, sondern Gott hat es getan. Und dann, mein Job ist es, zu essen und zu trinken. Feinde besiegen tut ein anderer. Mein Job ist es, da zu sitzen und zu essen und zu trinken. Auch das ist, finde ich, eine coole Perspektive. Luther hat das mal so gesagt. Er sagt zu der Stelle, unser Sieg besteht ganz einfach im Essen und Trinken. Und das heißt darin, dass wir das Wort festhalten und glauben. Auf Gottes Gnade annehmen und dem Vertrauen, dass Gott es schon tut. Unser Sieg besteht im Essen und im Trinken. Du salbest mein Haupt mit Öl. Ne? Also das ist das Bild vom Fetten, von der fetten Feier, vom Überfluss. Man kann natürlich aber auch das Bild von der Salbung mit aufnehmen. Und ja, Gott salbt uns auch. Also das ist im Neuen Testament. Wir werden zu Königen und Priestern gesalbt. Wir sind nicht nur Schafe, wir sind auch, weil mit dem Heiligen Geist gesalbt, Könige und Priester. wunderbare Zusage. Und schenke es mir voll ein. Genau, mit Blick auf die Uhr, wir kommen zum letzten Vers, Vers 6. Und der ist auch nochmal wieder spitze. Oh, ich liebe den. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Es geht schon damit los, dass im Grunde ein Wort hier in der Luther-Übersetzung nicht ganz übersetzt wird, nämlich so ein emphatischer Einstieg. Die Einheitsübersetzung macht das. Die fängt an, den Vers mit Ja, Gutes und Barmherzigkeit. Oder im Englischen ist es surely. Also ganz gewiss, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Also das, was jetzt kommt, das steht fest. Das ist die Pointe. Das steht auf jeden Fall fest. Ja. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Über dieses Folgen möchte ich einmal sprechen, weil das eine, doch finde ich, schwache Formulierung ist. Bei Folgen könnte man ja denken, ich sag mal, der Hirte geht voran und die Schafe tappen, so folgen so langsam ein bisschen stupide hinterher. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Hier ist mit Folgen verfolgen genannt. Hier ist nachjagen genannt. Und das ist ein Verb, was im Alten Testament nahezu in allen Zusammenhängen nahezu eigentlich nur negativ benutzt wird. Also ich habe einen Verfolger, jemand, der mir nachjagt, der mir nachstellt. So wie, denkt euch irgendeinen Thriller, dass jemand es eine Verfolgungsjagd gibt und irgendein Schurke einem hinterherrennt und so. Das ist das Bild. Nur, dass mir hier kein Schurke hinterherrennt, sondern Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Oder im Bild vom Hirten, denkt an den Schäferhund. Der merkt, dass ein Schaf ausgebüxt ist und der Schäferhund jagt hinterher, sozusagen, bis er das Schaf gefunden hat. Und das ist schon irgendwie ein cooles Bild, oder? Dass Gutes und Barmherzigkeit mir nicht einfach nur hinterher tappen, sondern dann, wenn ich mich verlaufe, dann, wenn ich im finsteren Tal bin, dann, wenn ich mich verirrt habe, Gutes und Barmherzigkeit mir nachjagen. Nicht aufgeben, nicht aufhören, bis sie mich gefunden haben und wieder nach Hause gebracht haben, wie der Schäferhund des Himmels. Und wenn ich das jetzt nochmal mit dem Leben von David in Verbindung bringe, David erlebt ja, dass er von Saul verfolgt wird, dass Saul ihn verfolgt. Und David sagt damit im Grunde am Ende, ich habe zwei Verfolger. Ich habe Saul, der mir nachjagt, und ich habe Gutes und Barmherzigkeit, die mir nachjagen. Und wer wird wohl dieses Wettrennen gewinnen, diese Verfolgungsjagd? Wer wird mich zuerst finden? Saul oder Gutes und Barmherzigkeit? Uns ist keine Frage, wer dieses Wettrennen gewinnt. Ganz gewiss, ja, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit werden hier durch das Verb im Grunde personalisiert. Sie handeln. Also man hat das Gefühl, Gutes und Barmherzigkeit wären eine Person. Und auch das ist, denke ich, kein Zufall, weil Gutes und weil die Barmherzigkeit tatsächlich eine Person ist. Weil Gutes in Jesus Mensch geworden ist. Weil Barmherzigkeit in Jesus Mensch geworden ist. Denkt mal an diesen besonderen Vers in Johannes 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Vielleicht könnte man etwas freier auch sagen, Gutes ward Fleisch und wohnte unter uns. Barmherzigkeit wurde Fleisch und wurde unter uns und fing an, uns nachzujagen. Denn das ist ja das Bild, was Jesus selber benutzt, wenn er vom Hirten spricht und sagt, der Hirte lässt doch die 99 Schafe stehen und sucht das verirrte Schaf im finsteren Tal. Rennt dem hinterher, nicht nur so ganz entspannt, sucht mal. Nein, er jagt diesem einen Schaf nach, bis er es findet und nach Hause trägt. So einen guten Hirten haben wir, der uns nachjagt, der eine Verfolgungsjagd einleitet, um uns nach Hause zu bringen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde bleiben, auch dahinter steckt das hebräische Wort, das Verb schuf, also zurückkehren. Ich könnte also auch übersetzen, ich werde immer wieder zurückkehren zum Hause des Herrn. Ich werde zwar immer wieder mich verlaufen, wird auch ein finsteres Tal sein in meinem Leben, aber dieser Schäferhund des Himmels, der wahre gute Hirte, der mir nachjagt, der wird mich immer wieder zurückbringen zum Hause des Herrn, sodass ich da sicher bleiben werde. Ich werde nicht am Ende bleiben im Tal des Todes, nicht im finsteren Tal bleiben, sondern im Haus des Herrn. Ich glaube, das Haus des Herrn ist am Ende weniger ein Ort, sondern eine Person. Also da, wo Jesus ist, da ist das Haus des Herrn. Und da werde ich bleiben, mein Leben lang. Immer da. Man könnte es auch im Hebräischen übersetzen oder aus dem Hebräischen übersetzen mit die restlichen Tage meines Lebens. Also solange ich auf dieser Erde lebe, werde ich im Hause des Herrn bleiben. Das wäre sozusagen etwas die kleinere Variante. Immer da heißt für immer. Und manche Ausleger sagen, nee, es heißt vor allen Dingen hier in diesem Leben, weil viele Psalme, überhaupt das Alte Testament, sehr diesseits orientiert ist. Und das stimmt auch. Nur gerade Psalm 23 macht ja deutlich, dass dieser gute Hirte stärker ist als das finstere Tal, dass er uns auch durch den Tod, das Tal des Todesschattens, hindurchführt. Und deswegen würde ich sagen, nein, ich werde bleiben für immer, und zwar in Ewigkeit bei Jesus. Das ist am Ende meine Hoffnung, weil er mir nachjagt als guter Hirte und mich nach Hause bringt, werde ich für immer bei ihm bleiben, denn du bist bei mir. Soweit zu Psalm 23. Ich habe mich da die letzte Woche mit beschäftigt, mir hat das sehr gut getan. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn euch solche Bibelarbeiten gefallen oder wo ihr vielleicht sagt, hey, das ist mein Bibeltext. Da würde ich auch gerne mal so eine Bibelarbeit zu hören. In jedem Fall, ich wünsche euch, dass ihr diesen Psalm 23 vielleicht nochmal wieder neu beten könnt und da auch wieder neue Schätze drin entdeckt. Schön, dass ihr dabei wart. Gnade sei mit euch.